Kapitel 1 von Die Familie Pfäffling. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen gibt es bei LibriVox.org. Die Familie Pfäffling von Agnes Sapper. Erstes Kapitel. Wir schließen Bekanntschaft. Ihr wollt die Familie Pfäffling kennenlernen? Da muss ich euch weit hinausführen bis an das Ende einer größeren süddeutschen Stadt, hinaus in die äußere Frühlingsstraße. Wir kommen ganz nahe an die Infanteriekaserne, sehen den umzäunten Kasernenhof und Exerzierplatz. Aber vor diesem, etwas zurück von der Straße, steht noch ein letztes Haus, und dieses geht uns an. Es gehört dem Schreiner Hartwig, bei dem der Musiklehrer Pfäffling mit seiner großen Familie in Miete wohnt. Um das Haus herum, bis an den Kasernenhof, erstreckt sich ein Lagerplatz für Balken und Bretter, auf denen Knaben und Mädchen fröhlich herumklettern, turnen und schaukeln. Meistens sind es junge Pfäfflinge, die da ihr Wesen treiben. Manchmal sind es auch ihre Kameraden. Aber der eine Kleine, den man täglich auf den obersten Brettern sitzen und dabei die Ziehharmonika spielen sieht, das ist sicher kein anderer als Frieder Pfäffling. Um die Zeit, da unsere Geschichte beginnt, ist übrigens der Hof verlassen und niemand auf dem weiten Platz zu sehen. Heute ist, nach den langen Sommerferien, wieder der erste Schultag. Der Musiklehrer Pfäffling, der schlanke Mann, der immer noch ganz jugendlich aussieht, war schon frühzeitig mit langen Schritten den gewohnten Weg nach der Musikschule gegangen, um dort Unterricht zu geben. Sechs von seinen sieben Kindern hatten zum ersten Mal wieder ihre Bücher und Hefte zusammengesucht und sich auf den Schulweg gemacht. Die lange Frühlingsstraße mussten sie alle hinunterwandern, aber dann trennten sich die Wege. Die drei Ältesten suchten weit drinnen in der Stadt das alte Gymnasiumsgebäude auf. Die zwei Schwestern hatten schon etwas näher in die Töchterschule und Frieder, der noch in die Volksschule ging, hätte sein Ziel am schnellsten erreichen können. Aber das kleine runde Kerlchen pflegte in Gedanken verloren dahinzugehen und sich mehr Zeit zu lassen als die anderen. Im Hause Pfäffling war nach dem lauten Abgang der sieben Familienglieder eine ungewohnte Stille eingetreten. Es blieb nur noch die Mutter zurück und Elschen, das jüngste niedliche Töchterchen, sowie die treue Walburg, die in der Küche wirtschaftete. Frau Pfäffling atmete auf. Die Stille tat ihr wohl. Was war das für ein Sturm gewesen, bis der Letzte die Tür hinter sich zugemacht hatte? Und was für eine Unruhe all die Ferienwochen hindurch. Während sie ordnend und räumend von einem Zimmer ins andere ging, war ihr ganz festtäglich zumute. Sie war von Natur aus eine stille, nachdenkliche Frau und gern in Gedanken versunken. Aber das Leben hatte sie als Mittelpunkt in einen großen Familienkreis gestellt, und es drehten sich lauter lebhafte, plaudernde, fragende, musizierende Menschen um sie herum. Während nun die Mutter sich der Ruhe freute, wusste Elschen gar nicht, wo es ihr fehlte. Allein zu spielen hatte sie ganz verlernt. So ging sie hinunter in den Hof, wo die großen Balken lagen. Oft hatte sie sich in den letzten Wochen geärgert, wenn sie ängstlich auf den glatten Balken kleine Schrittchen machte, dass die Brüder das so flink konnten und sie ihnen immer Platz machen sollte. Jetzt hatte sie alle die Baumstämme allein zu ihrer Verfügung, aber nun machten sie ihr gar keine Freude. Sie ging weiter zu den Brettern, die übereinander aufgestapelt lagen. Dort oben war Frieders Lieblingsplatz, auf dem er immer mit der Ziehharmonika saß. Wenn er gar zu lange spielte und sie gar nicht beachtete, war sie manchmal ungeduldig geworden und hatte sogar einmal gesagt, die Harmonika sei eine alte Kröte. Aber jetzt, wo es überall ganz still war, hätte sie auch die Harmonika gern gehört. Sie setzte sich auf Frieders Platz und dachte an ihn. Es war so langweilig heute Morgen, fast zum Weinen. Da tat sich oben im Haus ein Fenster auf, und der Mutter Stimme rief, Elschen, flink, Essig holen!« Einen Augenblick später wanderte auch Else die Frühlingsstraße hinunter, zwar nicht mit den Büchern in die Schule, aber mit dem Essigkrug zum nächsten Kaufmann. Im unteren Stock des Hauses wohnte der Schreiner Hartwig mit seiner Frau. Es waren schon ältere Leute, und er hatte das Geschäft aufgegeben. Sie war eine freundliche Hausfrau, die aber auf Ordnung hielt und auf gute Erhaltung des Besitzes. Als diesen Morgen die Pfäfflinge nacheinander die Treppe hinuntergesprungen waren, hatte sie zu ihrem Mann gesagt: »Hast du schon bemerkt, wie die Treppe abgenutzt ist? Seit dem Jahr, wo die Pfäfflings bei uns wohnen, sind die Stufen schon so abgetreten worden, dass mir wirklich bang ist, wie es nach einigen Jahren aussehen wird.« »Verwehr's ihnen, dass sie so die Treppe herunterpoltern«, sagte der Hausherr. »Ich will ja gar nicht behaupten, dass sie poltern. Sie sind ja rücksichtsvoll. Aber hundertmal springen sie auf und ab, und es eilt ihnen so. Ein Gehen gibt's bei ihnen gar nicht. Sie müssen immer springen. Ich will sie aber gleich heute aufmerksam machen auf die abgetretenen Stellen.« »Tu's nur, aber das Springen wirst du ihnen nicht abgewöhnen. Springt doch der Vater selbst noch wie ein Junger. Was es um so eine neunköpfige Musikerfamilie ist, wie wir ihnen voriges Jahr selbst unsere Wohnung angeboten haben in ihrer Wohnungsnot. Und jetzt haben wir sie, und zu kündigen brächtest du doch nicht übers Herz.« »Nein, nie, aber du auch nicht.« »Dann sprich nur bei Zeiten mit deinem Schwager, dass er Bretter für neue Böden bereithält«, sagte der Hausherr, und die Frau ging hinaus, stand bedenklich und sinnend vor der Treppe, wischte mit einem Tuch über die Stufen, aber sie blieben doch abgetreten. Die Vormittagsstunden waren endlich vorbeigegangen. Die kleine vereinsamte Schwester stand am Fenster, sah die Straße hinunter und erkannte schon von weitem den Vater, der mit raschen Schritten auf das Haus zukam. Bald darauf tauchten zwei Mädchengestalten auf. Das waren die Zwillingsschwestern, die Elfjährigen, Marie und Anne, die der Bequemlichkeit halber oft zusammen Marianne genannt wurden. So rief auch Else jetzt der Mutter zu: »Der Vater ist schon im Hause, und Marianne sehe ich auch, aber sie stehen bei anderen Mädchen und machen gar nicht voran. Aber jetzt kommt der Frieder und dahinter die drei Großen. Jetzt muss ich entgegenlaufen.« Die Schwestern hatten sich den Brüdern zugesellt, und so kamen sie alle zugleich ins Haus herein, wo ihnen die Kleine laut lachend vor Vergnügen entgegenrief: »Alle sechs auf einmal!« Sie wollte zu Frieder, der zuhinterst war, aber die Schwestern hatten sie schon an den Händen gefasst, und alle drängten der Treppe zu, als die Tür der unteren Wohnung aufging und Frau Hartwig herbeikam. Flugs zogen die Brüder ihre Mützen, denn die Rücksicht auf die Hausleute war ihnen zur heiligen Pflicht gemacht, und die ganze Schar stand seit dem letzten Umzug in dem Bewusstsein, durchaus keine begehrenswerte Mietpartei zu sein. So blieben sie auch alle stehen, als Frau Hartwig ihnen zurief: »Wartet ein wenig, Kinder, ich muss euch etwas zeigen. Schaut einmal die Treppe an. Seht ihr, wie die Stufen in der Mitte abgetreten sind? Voriges Jahr war davon noch keine Spur. Wer hat das wohl getan?« Eine peinliche Stille. Lauter gesenkte Köpfe. »Das habt ihr getan«, fuhr die Hausfrau fort, »weil ihr mit euren genagelten Stiefeln hundertmal auf- und abgesprungen seid. Wenn ihr nicht Acht gebt, dann richtet ihr mir in einem Jahr meine Treppe ganz zugrunde.« Sie standen alle betreten da, die Blicke auf die Treppe gerichtet. So schlimm kam ihnen diese wohl nicht vor, aber die Hausfrau musste es ja wissen. In diesem peinlichen Augenblick kam Karl, dem Großen, der Mutter Hauptregel ins Gedächtnis, nur immer gleich um Entschuldigung bitten. »Es ist mir leid«, sagte er, und alle Geschwister wiederholten das erlösende Wort: »Es ist mir leid«, und darauf fing Karl, der Große, an, langsam und behutsam die Treppe hinaufzugehen. Ihm folgte Wilhelm der Zweite und Otto der Dritte. Ihnen nach schlichen unhörbar Marie und Anna mit Elschen. Nur Frieder, der vorhin zuhinterst gestanden war und deshalb den Schaden der Treppe noch nicht hatte sehen können, der verweilte noch und betrachtete nachdenklich die Stufen. Dann sagte er zutraulich zu der Hausfrau: »Nur in der Mitte sieht man etwas. Warum denn nicht an den Seiten?« »Kleines Dummerle«, sagte Frau Hartwig, »kannst du dir das nicht denken? In der Mitte geht man wohl am öftesten.« »So, deshalb«, sagte der Kleine, »dann gehe ich lieber an der Seite.« Und indem er dicht am Geländer hinaufstieg, rief er noch freundlich herunter: »Gell, so wird deine Treppe schön geschont.« »Ja, so ist's recht«, sagte die Hausfrau, und indem sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, sprach sie vor sich hin: »Den guten Willen haben sie. Was kann man mehr verlangen?« Oben an der Treppe hatte Elschen schon auf Frieda gewartet. Sie zog ihn ins Zimmer und rief vergnügt: »Jetzt sind sie alle wieder da!« Den Esstisch hatte Frau Pfäffling gedeckt, ihr Mann war dabei, lebhaft hin und her zu laufen, und hatte ihr erzählt, was Neues von der Musikschule zu berichten war. Je mehr aber Kinder hereinkamen, umso öfter lief ihm eins in den Weg, so gab er das Wandeln auf und klatschte mit seinen großen Händen, was immer das Zeichen war, zu Tisch zu gehen. Da gab es schnell ein Schieben und Stuhlrücken, einen Augenblick lautloser Stille, während die Mutter das Tischgebet sprach. Es war nicht alle Tage dasselbe, sie wusste viele. Sie fragte manchmal den Vater, manchmal die Kinder, welches sie gern hörten, und richtete sich danach. Heute sprach sie den einfachen Vers: »Du schickst uns die Arbeit, du gönnst uns die Ruh, Herr, gib uns zu beiden den Segen dazu.« Das Essen, das die große Walburg aufgetischt hatte, schmeckte allen, aber das Tischgespräch wollte heute den Eltern gar nicht gefallen. Sie kannten es schon, es war immer das Gleiche beim Beginn des Schuljahres. »Wir müssen jetzt ein Physikbuch haben.« »Die alte Ausgabe von der Grammatik, die ich von Karl noch habe, darf ich nimmer mitbringen.« »Zum Nähtuch brauchen wir ein Stück feine neue Leinwand.« »Bis Donnerstag müssen wir die richtigen Turnanzüge haben.« »In diesem Jahr kann ich mich nicht wieder ohne Atlas durchschwindeln.« »Mein Reißzeug sei ganz ungenügend.« So ging das eine Weile durcheinander, und als das Essen vorbei war, umdrängten die Plagegeister den Vater und die Mutter, nur Frieder, der kleine Volksschüler, hatte keine derartigen Wünsche. Er nahm seine Ziehharmonika und verzog sich. Elschen folgte ihm hinunter auf den Balkenplatz, wo eine freundliche Herbstsonne die Kinder umfing, die sich noch sorgenlos in ihren Strahlen sonnten. Herr Pfäffling suchte sich dem Drängen seiner Großen zu entziehen, indem er hinüberflüchtete in das Eckzimmer, das sein Musik- und Stundenzimmer war. Dort wartete ein Stoß neuer Notenhefte auf ihn, die er prüfen sollte. Aber es währte nicht lange, so folgten ihm seine drei Lateinschüler nach, und ein jeder brachte wiederholt sein Anliegen vor und suchte zu beweisen, dass es dringend sei. »Ich glaube es ja«, sagte der Vater, »aber alles auf einmal können wir nicht anschaffen. Ihr müsst eben warten, bis sich wieder Geld angesammelt hat.« »Woher denn so viel da sein, eben jetzt nach den langen Ferien? Wenn sich nun wieder Stundenschüler einfinden und das Geld ins Haus bringen, dann sollt ihr Atlas, Reißzeug und die neuesten Ausgaben der Schulbücher bekommen. Aber jetzt reicht es nur für das Dringendste.« Herr Pfäffling zog eine kleine Schublade seines Schreibtisches auf, in der Geld verwahrt war. »Schaut selbst herein und rechnet, wie lange es langt«, sagte er. Es war nicht viel in der Schublade. Jetzt fingen die Jungen an zu rechnen und miteinander zu beraten, was das Unentbehrlichste sei. »Für Marianne muss auch noch etwas übrig bleiben«, bemerkte einer der Brüder. »Bei ihr gibt es sonst gleich wieder Tränen. Leinwand zu einem Nähtuch wollen sie. Ob das wohl recht viel kostet?« So unterhandelten sie miteinander, gaben von ihren Forderungen etwas ab und waren froh, dass das Geld wenigstens zum Allernotwendigsten reichte. Es blieb kein großer Rest mehr in der kleinen Schublade. Als kurze Zeit darauf die Lateinschüler und die Töchterschülerinnen sich wieder auf den Schulweg gemacht hatten, kam Frau Pfäffling zu ihrem Mann in das Musikzimmer, wo sie gerne nach Tisch ein Weilchen beisammen saßen. »Sieh nur, Cäcilie«, sagte er zu ihr, »die trostlos leere Kasse. Es ist höchste Zeit, dass wieder mehr hereinkommt. Wenn sich nur auch neue Schüler melden, die besten vom Vorjahr sind abgegangen und es sind jetzt wieder so viele Musiklehrer hier. Von der Musikschule alleine könnten wir nicht leben. Es werden gewiss welche kommen, sagte Frau Pfäffling, aber sehr zuversichtlich klang es nicht, und eines wusste vom anderen, dass es sorgliche Gedanken im Herzen bewegte. In die Stille des Eckzimmers drang vom Zimmermannsplatz herauf der wohlbekannte Klang der Harmonika. Frau Pfäffling trat ans offene Fenster und sah die beiden kleinen Geschwister auf den Brettern sitzen. »Es ist doch schon 2 Uhr vorbei«, sagte sie. »Hat denn Frieda heute Nachmittag keine Schule?« Und sie rief dieselbe Frage dem kleinen Schulbuben hinunter. Die Harmonika verstummte, die Kinder antworteten nicht, sie sahen sich nur bestürzt an, und die Eile, mit der sie von den Brettern herunterkletterten und durch den Hof rannten, dem Hause zu, sagte genug. »Er hat wahrhaftig die Schulzeit vergessen«, rief Herr Pfäffling. »Daran ist wieder nur das verwünschte Harmonikaspielen schuld.« Als Frieda die Treppe heraufkam, ohne jede Rücksicht auf abgetretene Stufen, streckte Vater ihm schon den Arm entgegen und nahm ihm die geliebte Harmonika aus der Hand mit den Worten, »Damit ist's aus und vorbei, wenn du sogar die Schulzeit vergisst.« Frieda beachtete es kaum, so sehr war er erschrocken. »Sind alle anderen schon fort? Ist's schon arg spät?« fragte er, während er ins Zimmer lief, um seine Bücher zu holen. Elschen stand zitternd und strampelnd vor Aufregung dabei, während er seine Hefte zusammenpackte, rief immer verzweifelter, »Schnell, schnell, schnell!« und hielt ihm seine Mütze hin, bis er endlich ohne Gruß davoneilte. Auf halber Treppe blieb er aber noch einmal stehen und rief kläglich herauf, »Mutter, was soll ich denn zum Lehrer sagen?« »Sage nur gleich, es tut mir leid«, rief sie ihm nach. So rannte er die Frühlingsstraße hinunter und rief in seiner Angst immer laut vor sich hin, »Es tut mir leid!« Die Vorübergehenden sahen ihm mitleidig lächelnd nach. Es war leicht zu erraten, was dem kleinen Schulbuben leid tat, denn es schlug schon 2:30, als er um die Ecke der Frühlingsstraße bog. Herr Pfäffling nahm die Harmonika und besah sie genauer, ehe er sie in seinen Schrank schloss. »Redlich abgenützt ist sie«, sagte er sich, »sie wird bald den Dienst versagen und den kleinen Spieler nicht mehr in Versuchung führen. Es hat wohl auch keinen Tag gegeben in den letzten 2 Jahren, an dem er sie nicht benutzt hat. Er ist ein wahrer Künstler auf dem Instrument. Aber er weiß es nicht, und das ist gut, und von den Geschwistern hört er ja auch keine Schmeicheleien. Sie ärgern sich ja nur über den kleinen Meister. Ich wollte, ich hätte auch nur einen Schüler, der so begabt wäre wie Frieda. Aber dass er seine Schule über der Musik versäumt oder ganz vergisst wie heute, das ist doch ein starkes Stück. Am allerersten Schultag, das geht doch nicht an.« Und nun wurde die Harmonika eingeschlossen. War Frieda als letzter in die Schule gekommen, so kam er auch als letzter heraus. Die Geschwister daheim hörten von der kleinen Schwester, was vorgefallen war, und berieten, wie es ihm in der Schule ergangen sein mochte. Sie hatten viel Erfahrung bei allerlei Lehrern gesammelt, und die Wahrscheinlichkeit sprach ihnen dafür, dass es glimpflich abgehen würde. Aber Frieda hatte einen neuen Lehrer, den kannte man noch nicht, und die Neuen waren oft scharf. Als nun endlich der Jüngste heimkam und ins Zimmer trat, wo alle beisammen waren, sahen sie ihn begierig, zum Teil auch ein wenig spöttisch an. Aber das Spöttische verging ihnen bald beim Anblick des kleinen Mannes. Er sah so kläglich verweint aus. Keine Frage, der Lehrer war scharf gewesen. Zuerst wollte Frieda nicht recht herausrücken mit der Sprache, denn der Vater war auch im Zimmer, und das war in Erinnerung an sein zürnendes Gesicht und die weggenommene Harmonika nicht aufmunternd für Frieda. Aber Herr Pfäffling ging ans Fenster, trommelte einen Marsch auf den Scheiben und achtete offenbar nicht auf die Kinder. Da hatte Marie bald alles aus dem kleinen Bruder herausgefragt, denn sie hatte immer etwas Mütterliches gegen die Kleinen, auch der Mutter Stimme. So erzählte denn Frieda, dass der Lehrer ihm zuerst nur gewinkt hätte, sich an seinen Platz zu setzen. Aber nach der Stunde hatte Frieda vorkommen müssen, ja, und dann stockte der Bericht. Aber seine Geschwister kannten sich aus, sie nahmen seine Hände in Augenschein, die waren auf der Innenseite rot und dick. »Wie viel?« fragte Marie. »2. Das geht noch an, meinte Karl der Große. Es kommt darauf an, ob's gesalzene waren. Und nun erzählte Wilhelm der Zweite, bei uns hat einer auch einmal die Schule vergessen. Dann hat er zum Lehrer gesagt, er habe Nasenbluten bekommen und dann ist er ohne alles durchgeschlupft. Der war schlau. Da hörte auf einmal das Trommeln an den Fensterscheiben auf. Der Vater wandte sich um und sagte, der war ein Lügner und das ist der Frieder nicht. Geh her, du kleines Dummerle, du. Wenn dir der Lehrer selbst einen Denkzettel gegeben, dann brauchst du von mir keinen. Du bekommst deine Harmonika wieder, aber... Die gute Lehre, die dem kleinen Schulknaben zugedacht war, unterblieb, denn in diesem Augenblick kam durchs Nebenzimmer Frau Pfäffling und sagte eilfertig, »Kinder, warum macht ihr nicht auf? Ich habe hinten im Bügelzimmer das Klingeln gehört, und ihr seid vorne und achtet nicht darauf.« Schuldbewusst liefen die der Tür am nächsten Stehenden hinaus und riefen bald den Vater ab, in freudiger Erregung verkündend, »Es handelt sich um Stunden. Eine vornehme Dame mit einem Fräulein ist da.« »Und ihr habt sie zweimal klingeln lassen, wenn sie nun fortgegangen wäre,« sagte die Mutter vorwurfsvoll. »Manchmal ist's recht unbequem, dass die Walburg taub ist,« meinte Anne, und Else fügte altklug hinzu. »Es gibt Dienstmädchen, die hören ganz gut, die hören sogar das Klingeln, wenn wir eine hätten.« »Seid ihr ganz zufrieden, dass wir unsere Walburg haben,« erklärte Frau Pfäffling. »Wenn sie nicht bei uns bleiben wollte, könnten wir gar keine nehmen. Sie tut's um den halben Lohn. Und wie viel tut sie uns? Es ist traurig zu denken. Weil sie ein solches Gebrechen hat, muss sie sich mit dem halben Lohn begnügen. Wenn ich könnte, würde ich ihr den Doppelten geben.« Unvermutet ging die Tür auf, und die, von der man gesprochen hatte, trat ein. Unwillkürlich sahen die Kinder sie aufmerksamer an als sonst. Sie bemerkte es aber nicht, denn sie blickte auf das große Brett voll geputzter Bestecke und Tassen, das sie aus der Küche hereintrug. Walburg war eine ungewöhnlich große, kräftige Gestalt und ihr Gesicht hatte einen guten, vertrauenerweckenden Ausdruck. Vor ein paar Jahren war sie aus einem Dienst entlassen worden, wegen ihrer zunehmenden Schwerhörigkeit, die nun fast Taubheit zu nennen war. Als niemand sie dingen wollte, war sie froh, bei kleinem Lohn in der Familie Pfäffling ein Unterkommen zu finden. Seitdem sie nicht mehr das Reden der Menschen hörte, hatte sie selbst sich das Sprechen fast abgewöhnt. So tat sie stumm, aber gewissenhaft ihre Arbeit, und niemand wusste viel von dem, was in ihr vorging, und ob sie schwer trug an ihrem Gebrechen. Durch der Mutter Worte war aber die Teilnahme der jungen Pfäfflinge wach geworden, und mit dem Wunsch, freundlich gegen sie zu sein, griff Marie nach den Bestecken, um sie einzuräumen. Die anderen bekamen auch Lust zu helfen, und im Nu war das Brett leer und Walburg sehr erstaunt über die ungewohnte Hilfsbereitschaft. »Freundlichkeit ist auch ein Lohn«, sagte Frau Pfäffling. »Wenn ihr den alle sieben an Walburg bezahlt, dann...« »Dann wird sie kolossal reich«, vollendete Karl. Unser Musiklehrer kam vergnügt aus seinem Eckzimmer hervor. »Ein guter Anfang des Schuljahrs«, sagte er. Eine Dame hat mir ihre Tochter als Schülerin angetragen, 2 Stunden wöchentlich in unserem Haus. Das Fräulein mag 17 Jahre alt sein und kommt mir allerdings vor, als sei es noch ein dummes Gänschen, aber ein freundliches. Es lacht immer, wenn nichts zu lachen ist, und kam in Verlegenheit, als die Frau Mama nach dem Preis fragte, mit der Bemerkung, sie zahle immer voraus. Sie zog auch gleich ein hochfeines Täschchen heraus und zählte das Geld auf den Tisch. »Wenn es auch nur eine Bagatelle ist«, sagte die Dame, »so bringt man doch die Sache gerne gleich in Ordnung.« Darauf empfahl sie sich, das Fräulein knickste und lachte, und morgen wird die erste Stunde sein. »Da ist das Geld, du wirst es nötig haben«, schloss Herr Pfäffling seinen Bericht ab und reichte seiner Frau das Geld hin. Die Kinder drückten sich an die Fenster, sahen hinunter und bewunderten die Dame, die mit ihrem seidenen Kleid durch die Frühlingsstraße rauschte, begleitet von ihrer Tochter, die mehr noch ein Kind als ein Fräulein zu sein schien. »Hat je eines von euch schon diesen Namen gehört?« fragte Herr Pfäffling und hielt ihnen die Besuchskarte der Dame hin. Sie schüttelten alle verneinend den Kopf. Der Name war ganz schwierig herauszubuchstabieren. Er lautete »Frau Privatiere Vernagelding«. Ende von Kapitel 1.